schöne fremde Mann. Wenn ich träum von dir, doch am Tag gehst du mit einer anderen Frau vorbei. Wow, wow, wow, wow, wow, du gehörst zu ihr. Und ich bin allein, nur in meinem Traum. Darf ich glücklich sein mit dir, denn nur im Traum gehörst du mir. Und werden auch Jahre vergehen, ich weiß, ich liebe nur dich. Es wird, solange ich lebe, keinen anderen geben für mich. Ja, ja, ja, ja, schöner fremder Mann. Einmal kommt die Zeit und dann wird mein Traum endlich Wirklichkeit. Schöner fremder Mann, dann fängt für uns die Liebe an. Thank you.